快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。今天首先为你带来的是 多明哥的演唱艺术。多明哥最初很长一段时间唱的是男中音，直到报考墨西哥歌剧院时才发现原来他是非常地道的男高音。今天的节目中分享他演唱的一些著名男高音与男中音唱段，分别选自莫扎特、普契尼、威尔第、马斯内、柴可夫斯基、亨德尔、博伊托、梅耶贝尔、瓦格纳等作曲家的歌剧。 strage morti, nunzio volio tornarci, nunzio volio tornar. Bitnis Ristorare bene, unire

Thank you.

Oh, Ben, servite

lascia stare i santi, guarda te nel suo mistero, le diverse bellezze insieme confonde, ma Thank you. Possam bestener kann, mir bringt es nicht bei, als Künstler besteht in allem. Yeah. Or tu Sibilla, che tutto sai, della mia stella mi parlerai. Canta il tesoro, canta il tesoro. Oceane separi non lode Dio. Contra questo bosco voler, ove Isabella sua sorridente apparì. Lasciai Liberia, la corte lasciai, di Filippo sfidando il tremendo furore, confuso nel corteo del re Giambasciador. Sei pa Treibt ihr bewegt mich an Sinn, bald wird Geiger klagen, nicht so sie von tutte sagen, denn es gibt noch diese Frauen, die uns Paradiese bauen. Reich, belohnt ist unser Leben, wenn nur eine treu geblieben, treu, schönes Wort, der Liebe sich erhört. Ach, der Liebe sich erhört. Lass die Wellen leise rauschen, mischen an den Fersen lauschen, Gondeln gleiten hin und wieder, rings ertönen sachte Lieder, hell am dunklen Himmelsbogen, kommt der Stern der Lieb gezogen, leuchte milder rein und lass sie selig sein. Ich hab dieses Zeichen gehen, dann machst du was. bin ich nicht sehr, bin ein Mann, nicht viel dran. Liebchen fein, ich schau auf andere an, ich kenne gut. Ich weiß, wie die oft die Falschheit tut. Ich kenn die Wunde mit Freud. Ich sah ihre Wände und Hände mit Leid. Ich kenn die Übel. Manchen Bericht, so tu ich weiß denn selber nicht. Die Spessung halt ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die achten Käufe sind bei mir. Ich finde es gibt zu viel Papier. Ich stamm die Fäder selten ein. Komm doch hin, nicht hin, hin. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht. Sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Da geh ich zu Maxim, da bin ich sehr in dir, ich tu sehr hart an, und sie mein großer Namen. La la la la, Susu, glatte Sie lassen mich vergessen, dass euer Vaterland dann wir Champagnisier auch häufig kankaniert. Jetzt an großen Küssen mit allen diesen Süßen. Dann kann ich gleich vergessen, dass eure Vaterland. Voilà!